Okay, also ich habe zu heute einen kurzen Vortrag ausgearbeitet oder vielmehr einen Versuch zum Begriff der Geschichte bei Walter Benjamin. Ja, ich habe mir irgendwie gedacht, dass ich das vorher sage, dass es mir jetzt nicht um irgendwie eine knallharte Theorievermittlung geht, sondern es geht eher darum, irgendwie einen Gedankengang anzuregen oder fortzuführen, wo ich sagen würde, der ist in unserem Kreis auch sowieso schon vorhanden. Deswegen wollte ich auch mit einem Gedanken anfangen, den ich neulich mit auf dem Ratschlag diskutiert hatte. Und zwar hatten wir da, wir hatten irgendwie über Anarchosyndikalismus diskutiert und ich weiß nicht mehr genau, wer das eingebracht hatte. Auf jeden Fall war ja Erich Mühsam, der war an der Errichtung der Räterepublik in München beteiligt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Funktion er dort gehabt hat. Auf jeden Fall das Erste, was er in seinem Amt, wenn man das so sagen kann, dort gemacht hat, war, dass er den Geschichtsunterricht an den Schulen verboten hat. Und das passt ganz gut zu einer These, die Walter Benjamin in seinem Aufsatz über den Begriff der Geschichte aufgestellt hat. Also das sind so kleine Aphorismen. Also das ist auch nicht so ein, es ist kein typischer Theorietext, sondern es ist ein Text, der in Form von Aphorismen geschrieben ist. Also es lässt sich irgendwie eher, ja, gut, ich würde es jetzt einfach mal vorlesen, wenn ich das finde. Genau. Er schreibt nämlich, noch in der Juli-Revolution hatte sich ein Zwischenfall zugetragen, in dem dieses Bewusstsein, er schreibt von einem Bewusstsein der Zeit, der Geschichte, zu seinem Recht gelangte. Als der Abend des ersten Kampftages gekommen war, ergab es sich, dass an mehreren Stellen von Paris unabhängig voneinander und gleichzeitig nach den Turmuhren geschossen wurde. Und das würde ich jetzt erstmal so nebeneinander stehen lassen, auf der einen Seite Erich Mühsam, der den Geschichtsunterricht verbietet, und auf der anderen Seite Revolutionäre in Frankreich, die auf die Turmuhren schießen. Meinen Vortrag habe ich ein bisschen gegliedert. Ich würde erst ganz kurz ein paar Worte zu Walter Benjamin sagen. Dann würde ich an der ersten These aus diesem Aufsatz zum Begriff der Geschichte würde ich beschreiben, wie Walter Benjamin den historischen Materialismus begreift und wie er sich von der traditionellen marxistischen Theorie abgrenzt. Dann will ich zwei Bilder von ihm vorstellen. Also ich würde das jetzt Bilder nennen, das sind irgendwie Gleichnisse. Also einmal das Bild der Flaschenpost und einmal das Bild der Notbremse. Und als Viertes würde ich dann auf den Texten, die ich ausgeteilt hatte, das Gleichnis vom Engel der Geschichte mit euch zusammen lesen. Dann können wir da irgendwie in die Diskussion übergehen. Also Walter Benjamin wurde am 15. Juli 1892 in Berlin geboren. Damals war das noch das Preußische Reich. Berlin war preußische Hauptstadt. Er war der Sohn einer relativ wohlhabenden, säkulären jüdischen Familie. Was heißt säkulär? Also es waren keine praktizierenden, gläubigen Juden. Mhm. Genau, also das wollte ich auch sowieso sagen. Also ich finde das ganz gut, dass es hier auch im Kreis ist und nicht einer, der vorne sitzt. Und das ermutigt dann vielleicht auch dazu. Also ihr könnt mich jederzeit unterbrechen und nachfragen. Genau, so die Impulse, seine ersten Impulse und seine ersten politischen Aktivitäten hat er in der Jugendbewegung gemacht. Also es gab ja damals so, was weiß ich, was da alles gab, die Wandervögel und solche Jugendgruppen. Und er war in dieser Jugendbewegung in eher randständigen Gruppen aktiv und hat dort vor allen Dingen versucht, eine Kritik des Bildungssystems zu üben, was, denke ich, auch gerade zu unserer Zeit so ein bisschen passt. Und er hat viele Impulse aus der Romantik bekommen. Später ist er dann in Kontakt mit dem Marxismus gekommen und hat versucht, einen undogmatischen Marxismus zu entwickeln, hatte dann Kontakt mit Bertolt Brecht, mit dem ihn eine sehr enge Freundschaft verbunden hat, mit Ernst Bloch und auch mit Theodor Adorno. Und der Adorno, der hat auch von Benjamin, oder insgesamt die kritische Theorie hat von Benjamin wesentliche Impulse erhalten, und das ist auch, man kann das bei Adorno ganz gut beobachten, wie er Gedanken von Walter Benjamin weiterentwickelt. Da ist zum Beispiel das Bilderverbot des Kommunismus. Also Adorno hat gesagt, man darf nicht in Form einer Utopie, einer ausgearbeiteten Utopie beschreiben, wie der Kommunismus aussehen soll. Das hat er von Benjamin genommen, ja. Aber ich habe mich auch im Vorfeld zu dem Porto ein bisschen damit beschäftigt, und da wurde das so dargestellt, dass Adorno Benjamin eigentlich hat fallen lassen. Als er nämlich schon emigriert ist und Benjamin noch in Deutschland geblieben ist, hat er verschiedene Aufsätze geschrieben, und da hat dann aber der andere Horkheimer hat dann Benjamin immer wieder attackiert und Adorno hat ihn fallen gelassen. Also Ja, ich denke, das sind, denke ich, einige sozialpsychologische Prozesse, die da in dieser Gruppe der kritischen Theorie da zustande kommen. Also Walter Benjamin wurde dann auch gerade von Adorno und Horkheimer immer wieder dafür kritisiert, dass er Kontakt zu Bertolt Brecht hat, weil der irgendwie zu proletarisch ist und so. Und, ja. Ja, also ja, das sind jetzt so Details, da ja, könnte man, glaube ich, nochmal einen eigenen Vortrag dazu machen, auch wie sich da die persönlichen Kontakte und die Konflikte da darstellen. Und er hat dann am 26. September 1940 hat er sich auf der Flucht aus Nazi-Deutschland das Leben genommen, beim Versuch über Frankreich nach Spanien zu gelangen. Er hatte kein Ausreisevisum, also keinen französischen Ausreisestempel in seinem Pass und er hat befürchtet, dass er mit seiner Fluchtgruppe halt der Gestapo in die Hände fällt und hat dann um seine Gruppe, weil er als Jude und Marxist hätte diese Gruppe gefährdet und um diese Gruppe halt nicht zu gefährden, hat er sich dann das Leben genommen. Okay, das wäre ganz grob. Also ich würde dann auch später nochmal zu historischen, zu seiner Biografie kommen, weil das, denke ich, auch für seine Theorie ganz wichtig ist. Nee, er hat sich auch längere Zeit in Dänemark bei Bertolt Brecht aufgehalten und er konnte sich auch nicht genau entscheiden, wo er hingeht. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz tragische Geschichte, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so ganz aus mit den Details. Ja. Genau, also ich würde jetzt einsteigen mit dem ersten Punkt, den ich jetzt genannt habe, historischer Materialismus und jüdische Theologie. Und dann würde ich halt zum Einstieg auch direkt in den Text reingehen, in den ersten Aphorismus aus diesem Text über den Begriff der Geschichte. Das wäre jetzt der oberste Text, den er bekommen hat. Er schreibt: Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, dass er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzug erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Munde, saß vor dem Brett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckeliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinnen soll immer die Puppe, die man historischen Materialismus nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und hässlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen. Was ich an diesem Aphorismus am wichtigsten finde, ist, dass Benjamin feststellt, dass im historischen Materialismus, ich werde gleich noch ein bisschen versuchen zu erklären, was das eigentlich ist, dass in dem historischen Materialismus ein theologisches Moment angelegt ist. Welches aber, sagt das Benjamin in dieser These zu Unrecht, in der Rezeption des historischen Materialismus oder in der marxistischen Theorie seiner Zeit dieses theologische Moment nicht zu seiner Geltung gekommen ist. Um das verständlich zu machen, würde ich ganz kurz definieren, was überhaupt der historische Materialismus ist und wie Benjamin jetzt halt auf die Idee kommt, dass im historischen Materialismus ein theologisches Moment angelegt ist, also dass darin ein religiöser Kern angelegt ist. Grob gesagt könnte man erstmal sagen, dass der historische Materialismus eine Art der Geschichtsauffassung ist, die von Marx eingeführt wurde. Mit dem Konzept des historischen Materialismus hat sich Marx von einer anderen Geschichtsauffassung abgegrenzt, die bis dahin üblich gewesen ist, nämlich vom Idealismus Hegels. Also was wäre der Idealismus oder wie wäre die Geschichtsauffassung des Idealismus? Hegel hatte die Behauptung aufgestellt, dass das, was die Bewegung der Geschichte ausmacht, die Ideen sind. Dass die Menschen also bestimmte Vorstellungen haben, nach denen sie ihre Verhältnisse dann einrichten. Also die Bewegung, die Hegel aufmacht, ist also eine Bewegung von den Ideen, vom Geistigen hin zur gesellschaftlichen Realität, zu den gesellschaftlichen Verhältnissen. Ich würde es auch nochmal visualisieren. Also Hegel sagt, hier sind die Ideen und danach richten sich die Verhältnisse ein. Und Marx kehrt jetzt die Richtung dieser Bewegung einfach um. Und er formuliert an einer Stelle den Ausspruch, dass er Hegel vom Kopf auf die Füße stellen will. Worauf Marx hinaus will, ist, dass er meint, dass es nicht so ist, dass die Ideen die gesellschaftlichen Verhältnisse einrichten oder bestimmen, sondern genau umgedreht, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sich die Menschen bewegen, das Denken der Menschen bestimmen. Also bei Marx ist es genau andersrum. Es gibt sozusagen vorgelagert gesellschaftliche Verhältnisse, und die bestimmen die Ideen oder die Gedanken oder die Ideologie der Menschen. Diesen Ansatz der Geschichtsauffassung, das hat er auch in einer seiner berühmtesten Zitate auf den Punkt gebracht. Er sagt nämlich, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Marx würde also die Geschichte so analysieren, dass er zuerst sich die gesellschaftlichen Verhältnisse anguckt, und das sind bei ihm vor allem Produktionsverhältnisse, und dann untersucht, inwiefern diese Verhältnisse sich in den Gedanken der Menschen widerspiegeln. Allerdings ist es so, und das finde ich auch ganz wichtig, und das fällt zum Beispiel, wenn ich das jetzt so in Soziologie an der Uni mitbekomme, das fällt in den Soziologievorlesungen eigentlich immer hinten runter, ist, dass für Marx nicht eine absolute Notwendigkeit oder eine ewige Bestimmung der Menschen, die für immer so bleiben muss, sondern er führt explizit an, dass das nicht für immer so bleiben muss. Also es muss nicht für immer so bleiben, dass die Verhältnisse, die Ideen und die Gedanken der Menschen formen und die Menschen damit eigentlich auch immer Sklaven der Verhältnisse, der Produktionsverhältnisse sind, sondern er meint, dass es doch möglich sein muss, dass die Menschen sich aus diesem Verhältnis emanzipieren können und eben mit einer Revolution dann dafür sorgen können, dass die Gesellschaft sich planhaft gestaltet, also dass nach den Plänen der Menschen sich die Gesellschaft gestaltet. Also ist er mehr der Meinung, dass sozusagen erst nach der Revolution Hegels Idee... Genau, das, was Hegel sozusagen als Behauptung über den Ich-Zustand setzt, das setzt Marx sozusagen als Forderung. Genau, also die Menschen sollen Herr über ihre Verhältnisse werden, anstatt von ihnen geformt zu werden. Jetzt ist es ja das Besondere am historischen Materialismus, dass die Revolution drin vorkommt. Also es ist, und das ist auch besonders wichtig für Benjamin, es ist keine neutrale Geschichtsauffassung, sondern eine parteiische, die eben mit dem Proletariat als Hoffnungsträger parteiisch die Möglichkeit in seine Analyse mit einbezieht. Und sozusagen fordert, dass der bisherigen Vorgeschichte mit einer Revolution ein Ende gesetzt wird und eine menschliche Gesellschaft eingerichtet werden kann. Und in dieser Geschichtsauffassung, und das ist dann auch wieder ein bisschen problematisch, hat Marx trotzdem ein Motiv von Hegel aufbewahrt. Ein Motiv, wo ich sagen würde, das ist spätestens nach Auschwitz obsolet geworden, nämlich überfällig, nicht mehr gültig, es kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Nämlich, dass die Geschichte sich in notwendigen und logischen Stufen abfolgt. Also Marx sagt ja auch, dass der Kapitalismus ein notwendiges Durchgangsstadium der Geschichte ist und ebenso notwendig folgt dem dann eine Revolution, die dann halt den Kommunismus als Ende der Geschichte setzt. Und das, was man an der Gerber an der Wand stand, dass der Kommunismus sowieso kommt und dass es die natürlichste Ordnung ist. Genau, das ist halt auch das Problem, glaube ich, dass das Proletariat hat. Das hat halt die Vorstellung, also die Arbeiterbewegung gehabt hat. Also da war die Vorstellung ganz stark da, so die Logik der Geschichte ist auf unserer Seite, wir müssen uns sowieso nur an die Prozesse dranhängen, dann kann man alles mitnehmen, was da gerade im Gange ist, Industrialisierung, das muss man nur fortführen und dann kommt das automatisch zum Kommunismus. Und Benjamin verwirft diese Vorstellung von Geschichte und er hat überhaupt eine ganz andere Auffassung von Geschichte, die bei ihm überhaupt nicht linear abfolgt. Also das ist nicht so, dass da irgendwie Schritt für Stück logisch irgendwas in eine Richtung geht. Aber worauf es ihm erstmal ankommt, ist diese Zielsetzung des historischen Materialismus. Also dass es eine Revolution geben soll, die ein gutes Leben für alle ermöglichen soll. Und Benjamin übersetzt das eben zurück in eine theologische Sprache. Also da sieht man, wie Walter Benjamin sozusagen in einer säkularisierten Form die jüdische Religion eigentlich in den Marxismus hineinholt. Also er sagt, die Hoffnung, oder er beschreibt die Hoffnung auf eine Revolution als eine Erlösungshoffnung. Und er weist darauf hin, dass genau diese Hoffnung auf Erlösung ein sehr religiöses Motiv eigentlich ist, von dem sich der Historiker Materialismus, der ja erstmal mit Religion überhaupt nichts zu tun will, Religion ist Opium des Volkes, und er sagt, dafür muss sich der historische Materialismus überhaupt nicht schämen. Ich fände es schön, wenn du meine genaue Definition von Materialismus geben könntest, wenn du das möchtest. Also der historische Materialismus ist eine Geschichtsauffassung, die sich sozusagen an den Produktionsverhältnissen orientiert. Also sie sagt, die Geschichte besteht in der Weiterentwicklung von Produktionsverhältnissen, von Produktivkraftentwicklung. Und man muss sozusagen diese materiellen Verhältnisse betrachten und davon ausgehend kann man dann gucken, inwiefern sich das in den Ideen halt widerspiegelt. Also es ist halt eine, also der Gegensatz dazu wäre halt jetzt, wie gesagt, dass halt irgendwie alles nur summarisch betrachtet werden kann, dass sozusagen die Menschen lauter Ideen haben und das formt sich dann zu einer Gesellschaft. Bei Marx ist es umgedreht. Es gibt sozusagen die materiellen Verhältnisse, die die Menschen ziemlich totalitär auch bestimmen. Also deswegen Materialismus, weil es halt um die materiellen Produktionsverhältnisse geht. Ist das ungefähr klar, oder? Ja. Okay. Okay, und ja, jetzt, wir könnten ja ganz kurz nochmal zu dem Text zurückgehen, dass das nochmal klar geht, was ich eigentlich ausgeführt habe. Also er schreibt von einem Schachautomaten, wo man sich denkt, der funktioniert irgendwie von ganz alleine. Und in Wirklichkeit sitzt da aber eine ganz kleine Figur drin. Und das ist eben, also das kommt am Ende bei der These raus. Dieser Automat ist der historische Materialismus, der sagt, er siegt immer, aber er kann das nur dadurch, dass diese kleine Figur da drin sitzt. Und diese kleine Figur sagt er eben, dass das die Theologie ist, wo er meint, die darf sich ohnehin nicht blicken lassen und er würde sozusagen das offenlegen und an einem historischen Materialismus festhalten, aber eben sagen, der funktioniert nicht ohne Theologie und dafür muss sich der historische Materialismus auch nicht schämen. Und meinst du denn auch, dass er weiß, wer dahinter steckt? Also es gibt ja zum Beispiel eine Möglichkeit, dass er sagt, okay, die Sieger machen die Geschichte oder sowas. Hört man ja ganz oft, dass man sowas gesagt wird. Und meint er dieses Werk oder das wirklich, ist es personifiziert oder ist es irgendwie eine abstrakte Idee, die nicht wirklich personifiziert ist? Also er begreift Gesellschaft als Klassenverhältnisse. Also ich glaube, ich würde sagen, dass Benjamin einer ist, der ganz sehr auf strukturelle Verhältnisse auch achtet und jetzt. Also ich denke, du willst jetzt darauf auf personalisierte Kapitalismuskritik hinaus, ne? Ob er das meint, genau. Nee, also das. Also bei diesem Gleichnis geht es ja um was anderes. Also das geht nicht darum, dass irgendjemand die Geschichte lenkt, geheimnisvoll, sondern der, diese Puppe ist ja nicht die Geschichte, sondern der historische Materialismus. Also eine Möglichkeit, Geschichte zu erklären. Und er sagt eben, ja, der historische Materialismus macht sich da eine Illusion. Er hat ein religiöses Motiv und dazu könnte der historische Materialismus stehen. Und er will sozusagen die Theologie oder diese religiösen Motive will er in den Marxismus zurückholen. Genau, also wir hatten jetzt dieses Motiv der Erlösung, was ja auch mit der Vorstellung eines Messias verbunden ist. Da will ich kurz näher drauf eingehen. Walter Benjamin schreibt, dass es ihm darum geht, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten. Und dieses Motiv ist vor allem eine Reaktion auf die Feststellung, die ich am Anfang schon als Motiv angeführt hatte, dass die Geschichte eine Geschichte der Sieger ist oder das, was du eben gesagt hattest. Das ist nämlich auch eine zentrale Feststellung dass die Geschichte, bei Benjamin, dass die Geschichte eine Geschichtsschreibung der Sieger ist. Das bedeutet also, dass die Geschichtsschreibung, die wir heute kennen, eine Geschichtsschreibung ist, die zwar von sich behauptet, dass sie neutral und objektiv ist, die aber in Wirklichkeit eine Rechtfertigung der herrschenden Verhältnisse ist. Und ich würde sagen, dass das nicht mal unbedingt jetzt an dem bösen Willen der Herrschenden oder so begründet ist, sondern es ist begründet in einer bestimmten Weise, sich Geschichte anzuschauen. Also wenn man sich eben Geschichte als etwas vorstellt, was linear verläuft und logisch irgendwie abläuft, dann ist es ja ganz logisch, dass Geschichte ziemlich geradlinig zu dem läuft, was wir heute haben, nämlich zu einem mehr oder weniger gut funktionierenden Kapitalismus. Und als jemand, der behauptet, dass diese Verhältnisse gut sind, kann man es sich dann nämlich auch ziemlich einfach machen. Man kann sagen, die Geschichte gibt uns, also den Verteidigern des Kapitalismus, Recht. Und Benjamin geht völlig anders an Geschichte heran. Er schaut nicht nur, was in der Geschichte passiert ist, was ja eine ziemlich hoffnungslose Angelegenheit wäre bei den ganzen verlorenen Revolutionen, die man da sieht, sondern er schaut sich an, was hätte in der Geschichte anderes passieren können, was hätte anders verlaufen können, an welchen Momenten in der Geschichte waren Potenziale vorhanden, die etwas ganz anderes möglich gemacht hätten. Er geht also davon aus, dass in gewissen Momenten in der Geschichte unabgegoltene Potenziale zu finden sind, die man als historischer Materialist eben nicht verloren geben darf, weil man eben sonst einer schlechten Realität Recht geben würde. Und ist ja ganz klar, ich hatte das eben erwähnt, diese Momente, diese hoffnungsvollen Momente, das sind bei ihm vor allem Momente der Revolte, Momente, Anfänge von gescheiterten oder aufgehaltenen Revolutionen, also Momente, in denen Menschen halt was ganz anderes wollten. Und was bei ihm am wichtigsten ist, dass es in diesen Momenten eine Vorstellung von Glück gegeben hat. Also wo die ständigen Glücksversprechungen, die ja auch oft Teil von Herrschaftslegitimation sind, also es wird ja auch andauernd im Kapitalismus wird ja gesagt, irgendwie können davon viele oder alle glücklich werden. Und er achtet eben halt darauf, dass in diesen Revolutionsmomenten eben es dahin gehen sollte, diese Glücksversprechen einzulösen. Und er meint, dass in der Vorstellung von Glück eben die Erlösung oder die Vorstellung von einer Erlösung mitschwingt. Genau, er hält also Ausschau nach den Momenten der Hoffnung, Stellen in der Geschichte, an denen Niederlagen keine Niederlagen hätten sein müssen. Und er meint, dass mit dieser Vorstellung von Glück uns, also Leuten, die wir uns in der Gegenwart befinden, eine schwache messianische Kraft mitgegeben ist. Was heißt das? Ich habe das so interpretiert, weil die Vorstellung von Glück eine Erlösungshoffnung ist, die uns mit der Vergangenheit verbindet, weil überall gab es in der Geschichte Momente, in denen sich Vorstellung von Glück und Erlösung Geltung verschaffen wollte. Und weil wir eben darum wissen, dass diese Glücksversprechen nicht eingelöst wurden, haben wir eben eine Verpflichtung, aber auch eine Legitimierung von der Geschichte, tätig zu werden und eben die Hoffnung auf Glück einzulösen. Also das ist was uns sozusagen als junge Revolutionäre oder was weiß ich halt mit der Vergangenheit verbindet, in Momenten, die in der großen Geschichtsschreibung nicht vorkommen. Wenn man das erstmal so hört, Verpflichtung und Legitimierung von der Geschichte. Bei Benjamin heißt das messianische Kraft. Dann denke ich das schon, dass es auch erstmal problematisch klingt, eben weil ja zum Beispiel auch die Arbeiterbewegung ganz oft gesagt hat, wir haben eine Legitimation von der Geschichte. Und gerade die Arbeiterbewegung ist ja dann am Ende auch wieder ganz tief in der Herrschaft gelandet. Aber es ist bei Benjamin so, dass er eine bestimmte Option der Zukunft vor Augen hat. Also die Weltrevolution als eine Möglichkeit, die aber nicht so kommen muss. Also es muss nicht so kommen, dass die Revolution kommt. Nur wenn die Revolution kommt, hat die messianische Kraft dann eine Gültigkeit. Und genau genommen kann man das dann halt auch erst im Nachhinein rekonstruieren. Dass es in der Geschichte Momente gegeben hat, die irgendwie darauf hingedeutet haben, dass irgendwann sowas wie eine Revolution kommen könnte. Und Benjamin schreibt: Freilich fällt erst der erlösten Menschheit ihre Vergangenheit vollauf zu. Das will sagen, erst der erlösten Menschheit ist ihre Vergangenheit in jedem ihrer Momente zitierbar geworden. Also erst im Nachhinein kann bestimmt werden, dass es in der Geschichte Potenziale gegeben hat, die sich dann in einer Revolution Geltung verschaffen haben. Ja gut, ich kann mir jetzt vorstellen, dass das auch schon wieder ein bisschen kompliziert war, ein bisschen schwer verständlich. Ich würde das halt jetzt versuchen, dieses Verständnis von Geschichte, also dass man Geschichte nach ihren Möglichkeiten untersucht und nicht, wie sie tatsächlich verlaufen ist, das will ich an zwei Begriffen nochmal demonstrieren, die bei Benjamin eingeführt werden. Das ist erstmal der Begriff der Flaschenpost und zweitens der Begriff der Notbremse. Zur Flaschenpost. Benjamin schreibt auch an einer anderen Stelle davon, dass Vergangenheit und Zukunft miteinander kommunizieren. Wie kann man sich das vorstellen? Im Grunde meint er, dass in der Geschichte Formen oder Phänomene auftauchen, die von etwas erzählen, was erst in der Vergangenheit wirklich verstanden werden kann. Ich will dafür zwei Beispiele bringen. So waren zum Beispiel im Mittelalter die ersten Städte als Handelszentren und eine Ankündigung der aufkommenden kapitalistischen Gesellschaft. Also erst als der Kapitalismus sich dann entfaltet hat, konnten die Menschen sozusagen im Nachhinein rekonstruieren, dass das sozusagen eine Ankündigung oder Keimform der bürgerlichen Gesellschaften gewesen sind. Also erst mit der Durchsetzung des Kapitalismus wurde klar, dass in der spätmittelalterlichen Stadt etwa im Konzept des Stadtbürgertums und des Handels eine Entwicklung sozusagen vorweggenommen war. Ein weiteres Beispiel bringt Benjamin selber. Also das mit der Stadt weiß ich jetzt nicht genau, ob das bei Benjamin so vorkommt, das habe ich jetzt selber erstmal angeführt. Das zweite Beispiel, das Benjamin selber bringt, ist ein Beispiel aus der Architektur. Also er betrachtet die Pariser Passagen, also sein Hauptwerk, das er leider nicht fertigstellen konnte. Das ist eine einzige Betrachtung über die Pariser Passagen, die im 19. Jahrhundert gebaut wurden. Und es waren Straßenzüge, die gläsern überdacht waren und wo meistens halt an beiden Seiten der Straße kleine Läden waren, Friseure, Kolonialwarenläden, Cafés oder auch Bordelle. Und diese Form des halböffentlichen Raumes, in dem sich die Waren präsentieren, wie er das schreibt, in denen eine gewisse Weltlichkeit herrscht, also gerade diese Kolonialwarenläden erzählen irgendwas davon, dass es irgendwie globale Verhältnisse gibt. Ein Raum, der aber auch bei Regen zum Beispiel ein Zufluchtsort sein kann. Ein Raum, in dem durch Verwendung des Glases alles durchsichtig ist, in dem man beobachtbar ist. Und auch ein Raum der Reklame. Und er sagt, dieser Raum ist, also für ihn ist er eine Vorwegnahme des öffentlichen Raumes im Kapitalismus. Also eines Konsumraumes, in dem menschliche Wünsche angeregt werden durch Werbung oder so, aber auch aufbewahrt sind, weil das eben eine Erinnerung absolut ist. Absolut prophetisch, nicht? Menschliche Wünsche. Wenn man das sieht, was genau. Dann 50 Jahre später tatsächlich wahr geworden. Ja. Also es ist eine Vorwegnahme in der Geschichte, die erst im Nachhinein als solche verstanden werden kann. Und er schreibt auch an einer Stelle, also dass diese architektonische Kombination in den Passagen, also von Glas, Holz und Metall und Stein, dass das sozusagen zu früh kam. Es ist, als ob die Vergangenheit etwas wüsste, was sich in der Zukunft erst verwirklichen wird. Erst in der Zukunft kann das, was uns die Gegenwart schon mitteilt, verstanden werden. Vielleicht ist aber auch gerade dadurch, also in der Gegenwart, also jetzt, wo wir uns jetzt befinden, vielleicht sind da auch schon für uns jetzt Ahnungen angelegt, was sich in der Zukunft erst verwirklichen wird. Ja. Und das widerspricht sich doch mit dem, was davor gesagt wurde, dass es eben keine notwendige Folge gibt. Ja, es gibt keine notwendige Folge. Also gerade diese, also in anderen Zusammenhängen wird das auch Keimform genannt, also in eher so einem Krisisumfeld gibt es diesen Begriff der Keimform. Also das sind Formen, die sozusagen das ankündigen, aber es kann auch sein, dass es nicht so kommt. Und wenn es nicht so kommt, dann kann man sozusagen das auch im Nachhinein nicht als Keimzelle rekonstruieren. Ne? Also die Keimzellen können halt auch verkümmern. Es ist doch jetzt bestimmt auch so, dass jetzt auch im Moment viele Sachen angelegt sind. So. Und erst wenn eins davon in Kraft getreten ist, kann man sagen, dass das und das jetzt schon irgendwie als Idee vorhanden war. Alles andere, was jetzt vielleicht auch vorhanden ist, was kann nicht kommt, nicht kann man dann nicht als solches erkennen. Ja. Man muss vielleicht sagen, das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied zur ontologischen Geschichtsauffassung des 19. Jahrhunderts, die also prädominant die Zukunft sozusagen als vorhersehbar. Genau, und das denunziert er, also diese Form des Historismus denunziert er auch als Wahrsagerei. Und, also, wenn er jetzt hier so Passagen anbringt, dann waren die ja von Architekten geplant und konzipiert und vielleicht auch als Zukunftsweisen konzipiert, das weiß ich jetzt nicht. Aber trennt er da das nicht, also von den Personen, die da ganz konkret diese Keimzelle geschaffen haben? Also, dass es von uns vielleicht jetzt so nicht wahrgenommen wurde, aber von den Personen, die das geschaffen haben, als Keimzelle sogar beabsichtigt war? Also das würde da halt, ich glaube, also das, was du anführst, würde sich, glaube ich, halt mit dem historischen Materialismus beißen. Also dass sozusagen die Verhältnisse, die menschlichen Gedanken und Ideen bestimmen und dass sozusagen die Geschichte eine Geschichte der Weiterentwicklung von Produktionsverhältnissen und Produktivkraftentwicklung sind. Und ich glaube, er würde dann halt eben gerade da auch auf das Material gucken. Also das hat ja eine bestimmte Bedeutung, also dass zu diesem Zeitpunkt eben dieses Material kombiniert werden konnte und gebaut werden konnte. Also daran sieht man halt, dass da halt ein bestimmter Grad der Produktivkraftentwicklung erreicht worden ist. Und gerade das hat ja dann auch was angekündigt. Ne? Naja, es hat mit der industriellen Revolution auch zu tun. Genau. Es gab damals Konstruktionsmethoden, die große Überspannung von Räumen, die erste Passage war übrigens in Mailand, die gegenüber dem Dom, die das ermöglichten. Aber wir wollen das jetzt nicht ausführen. Okay, kann mir vielleicht jemand eine Zigarette geben? Okay. Also diese Form, was ich jetzt auch Keimform genannt hatte, das nennt Benjamin eben Flaschenpost. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, die Vergangenheit schickt eine Flaschenpost an uns, als Leute, die wir uns sozusagen aus Sicht der Vergangenheit in der Zukunft befinden, und wir können diese Flaschenpost sozusagen dann erst entziffern. Und in diesem Zusammenhang wird, denke ich, auch deutlich, was Benjamin damit meint, wenn er schreibt, dass erst die erlöste Menschheit ihre Geschichte vollends entziffern oder zitieren kann. Also erst, wenn die Menschheit erlöst ist, können wir sozusagen verstehen, welche Formen, welche Potenziale, welche Möglichkeiten schon jetzt eigentlich in unserer Gesellschaft angelegt sind. Ich hatte jetzt gesagt, das hatte ich jetzt in meinen Notizen auch ein bisschen vergessen, ich hatte gesagt, die Geschichte, Zukunft und Vergangenheit kommunizieren miteinander. Ne? Also das, was ich bisher geschrieben habe, war ja eigentlich nur eine Botschaft, die Vergangenheit uns in der Zukunft sendet. Aber es ist natürlich auch umgedreht. Also sozusagen, dass wir als Leute, die wir jetzt hier befinden, in die Vergangenheit gucken, das ist bei Benjamin auch irgendwie eine Konstruktion und vor allem umkämpft. Also eben, wenn es darum geht, wenn er sagt, Geschichte ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Danke. Da wird halt deutlich, dass ein geschichtliches Ereignis eigentlich niemals objektiv sein kann, sondern es hängt immer mit dem Standpunkt zusammen, von dem aus man sozusagen in die Geschichte guckt. Was sehr tragisch ist, würde ich sagen, ist, dass Walter Benjamin an uns auch eine Flaschenpost geschickt hat. Eine Flaschenpost, die wir als Generation nach Auschwitz erst begreifen können. Und zwar in einem anderen Bild, was er angeführt hat, nämlich im Bild der Notbremse. Kann ich nochmal Feuer haben? Ich hätte gern. Ich finde das aber irgendwie insofern ein bisschen schwierig, weil also man kann jetzt sagen, dass die Sachen vielleicht in der Vergangenheit schon angelegt waren oder so und dass wir das erst jetzt sozusagen sehen können. aber wir können auch Sachen sozusagen reininterpretieren, die damals vielleicht noch gar nicht als solche so existiert haben, auch gar nicht als Idee oder Richtung sozusagen in den Köpfen der Menschen waren, sondern die wir uns jetzt einfach nur sozusagen da rein wünschen. So. Ja, also es ist schon richtig, was du sagst. Deswegen heißt das ja, meint er ja, Vergangenheit und Zukunft kommunizieren miteinander. Also es gibt zwar bestimmte Sachen, die man objektiv auch festmachen kann, eben, dass es da bestimmte Materialien gegeben hat, die da in der Geschichte verwendet wurden, aber also wie sich da ein Potenzial erwirklicht, das ist natürlich eine Interpretation von uns, die wir uns halt aus Sicht der Vergangenheit in der Zukunft befinden. Und das ist ja ganz deutlich, ist, vor allem jetzt auch, wenn man jetzt aus der heutigen Zeit irgendwie sich die Zeit um 33 anguckt oder so, genau. Wo wir teilweise das gar nicht mehr nachvollziehen können oder aber dann irgendwas in die Köpfe der Menschen reininterpretieren, was für die damals vielleicht noch gar nicht irgendwie bewusst war, also, überhaupt gar nicht verständlich. Irgendwie. Das ist auch interessant, dass du das anführst, weil das ist eigentlich auch eine Geschichtsbetrachtung, die Walter Benjamin auch ablehnt. Das ist nämlich Hermeneutik. Also es gibt eine Strömung von Historikern, die sagen, man kann Geschichte nur begreifen, wenn man sich sozusagen in den historischen Moment einfühlt, also versucht vollkommen den Standpunkt einzunehmen. Und da sagt Benjamin halt auch, das ist eine absolute Illusion, weil die Art und Weise, wie wir einen Blick auf die Geschichte richten, das hat ganz viel zu tun mit unserem Klassenstandpunkt, was wir für eine Sozialisation haben, was es jetzt alles für Entwicklungen gibt, das hat ganz viel damit zu tun. Das heißt, das Einzige, oder das Glück von uns heute ist, dass Leute damals ihre Gedanken genau halt aufgeschrieben haben. Und daraus kann man dann vielleicht vieles sehen. Ja. Genau. Aber eben, also Benjamin würde dann halt eben auch am Rande der Geschichte gucken, also gerade Sachen, die jetzt gerade auch Zitate oder Dokumente, es kommen ja nur bestimmte Sachen in die Geschichtsschreibung rein. Er würde da eben am Rand wühlen, wie ein Maulwurf sozusagen und gucken, was sind da für Momente, Leute, die was ganz anderes gesagt haben, Revolutionäre oder Leute, die vollkommen quer gedacht haben, so, das sind dann halt andere Entsprechungen. Okay, zum Begriff der Notbremse. Entschuldigung, nochmal. Das heißt, ich verstehe das gerade so ein bisschen, dass eigentlich zu jedem, in jedem Moment der Geschichte jedwede Möglichkeit sozusagen vorhanden war. Also sozusagen, es gibt so viele Menschen und jeder hat irgendwie so verquere Gedanken und irgendwie im Prinzip ist jederzeit alles möglich sozusagen. Ja. Also nur das, was die Masse halt sozusagen kriegt, das. Ich glaube, dass du da Benjamin auch vollkommen aus dem Herzen sprichst, weil er eben gesagt hat, also das würde ich am Schluss dann auch nochmal aufführen, also er beschreibt, wie halt den Juden verboten wurde, also in der jüdischen Religion, sich ein Bild vom Paradies zu machen. Und er sagt, dadurch, dass sie halt sich in die Vergangenheit versuchen einzugedenken, dadurch steht die in jeder Sekunde die Tür für den Messias einen Spalt breit offen. Also in jedem geschichtlichen Moment ist sozusagen die Möglichkeit da, dass es was anderes geben kann. Ja, das kann ja ganz tragisch sein, wenn du gerade ab 33 ansprachst. Ich meine, die Fehleinschätzung der nationalsozialistischen faschistischen Gefahr durch die Linke, in erster Linie durch die kommunistische Linke, kann man ja mit dafür für die Katastrophe verantwortlich machen. Mhm. Ja. Mhm. Katastrophe ist auch der nächste Stichpunkt. Gut, das kommt gleich. Ich würde jetzt genau zum Bild der Flaschenpost kommen. Notbremse, genau. Ich will begründen, warum ich sage, dass dieses Bild der Notbremse eine Flaschenpost ist, die uns Walter Benjamin geschickt hat. Ich habe hier noch. Genau. Ich will kurz erklären, was Benjamin mit diesem Gleichnis gemeint hat. Also er nimmt da Bezug, ich glaube, an der Stelle von Marx im Kommunistischen Manifest, wo Marx und Engels über die Revolution geschrieben haben, die Revolution sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Und in diesem Zitat steckt was von einem gewissen Fortschrittsglauben. Also es ist gerade im Kommunistischen Manifest so, dass Marx und Engels, die gestehen dem Kapitalismus auch einiges zu. Also sie sind eigentlich begeistert von der Produktivkraftentwicklung des Kapitalismus. Eine Begeisterung, die Marx im Kapitalismus durchaus entgegenbringt. Aber im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts empfanden die Menschen eigentlich diesen Fortschritt als einen Zwang zum Fortschritt, also einen Zwang zum Wachstum, zur andauernden Veränderung. Marx schreibt auch an einer anderen Stelle, dass der Kapitalismus eigentlich gezwungen ist, sich ständig selbst zu revolutionieren. Also andauernd wird da immer wieder alles umgeworfen. Und das empfinden die Menschen halt zunehmend als eine Bedrohung, also gerade dieses Fortschrittliche. Und diese Flexibilität, die der Kapitalismus den Menschen da auch abverlangt hat und seine ständige Wandlung, das gab den Menschen dann auch irgendwann das Gefühl, dass sie dieser Entwicklung ausgeliefert sind und dass sie ihr nicht mehr hinterherkommen. Und eben in Abgrenzung zu diesem blinden Fortschrittsglauben, den er auch vor allem der Sozialdemokratie vorwirft, führt er eine andere Vorstellung von Revolution ein, und zwar als Revolution als ein Stillstellen der Geschichte, sozusagen als Stillstand und Möglichkeit, das bisher Geschehene zu reflektieren. Da ist halt der Begriff des Eingedenkens wichtig, den ich vorhin schon genannt hatte. Genau, der Begriff des Eingedenkens, darauf würde ich dann auch nochmal kommen, wenn wir über den Engel der Geschichte reden. Und Benjamin greift halt jetzt das Bild der Lokomotive von Marx auf und stellt sich auch im Hinblick auf den Aufstieg des Nationalsozialismus eben die Frage, ob die Revolution nicht vielmehr ein Griff zur Notbremse sein müsste. Also, dass die Entwicklung unbedingt aufgehalten werden muss. Und ich denke, dadurch wird auch verständlich, warum ich meine, dass das Bild der Notbremse selbst eine Flaschenpost ist. Also 2 Jahre nach Benjamins Selbstmord sind die ersten Züge in Richtung der Konzentrationslager gerollt. Und ich finde, dieses Gleichnis schreit in diesem Moment. Also die Frage, wäre es in dieser Situation nicht nötig gewesen, dass in diesen Zügen, mit denen diese Menschen deportiert werden, dass da jemand die Notbremse zieht? Also es wäre in diesem Moment eine absolut revolutionäre Tat gewesen, wenn jemand die Notbremse gezogen hätte oder wenn jemand die Züge aufgehalten hätte, die Gleise verbarrikadiert hätte oder irgendwie. Also im Moment des nationalsozialistischen Vernichtungswahns wäre es absolut notwendig, dass jemand diesen Fortschritt, der ja bei den Nazis auch ein technischer Fortschritt gewesen ist, aufgehalten hätte. Also in diesem Moment wäre es so notwendig wie nie zuvor gewesen, die Geschichte stillzustellen. Und Benjamin wusste noch nichts von den Deportationszügen, also das fing ja erst 1942 an. Aber vielleicht hat er es schon geahnt und er hat uns die Flaschenpost geschickt und erst im Nachhinein können wir sozusagen traurig entziffern, dass Benjamins Revolutionskonzept in diesem Moment das Richtige gewesen wäre. Genau, und ja, ich würde das eben auch als eine sehr traurige Angelegenheit betrachten, und das ist auch bei Benjamin eine sehr melancholische Geschichtsschreibung oder Geschichtsauffassung, und das wäre halt die Überleitung, dass wir uns jetzt mal den Engel der Geschichte angucken. Das ist eines der bekanntesten Textpassagen von Benjamin, und genau, also mein Vortrag endet sozusagen an dieser Stelle, und ich würde gern mit euch das lesen, vielleicht kann das auch jemand anders vorlesen, und würde danach dann gern darüber diskutieren, über den Engel der Geschichte, und würde dann versuchen, dieses Geschichtsbild, was im Engel der Geschichte steckt, das würde ich auch nochmal versuchen zu visualisieren. Soll ich das vorlesen? Ja. Mein Flügel ist zum Schwung bereit, ich kehrte gern zurück, denn blieb ich auch lebendig Zeit, ich hätte wenig Glück. Gerhard Scholem, Gruß vom Angelus. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässige Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt. Während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst, das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Genau.